Was ist das für ein Hirt, der durch Gewalt und List zum Teil die Schafe schindt, zum Teil die Schafe frisst? Juristen, Ärzte, Priester, sie alle drei beflissen, die Leute zu purgieren an Säckel, Leib, Gewissen. Friedrich von Logau.